Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 12. Dezember 1788. Meine Antwort auf deinen letzten Brief ist durch die Beilage verspätigt worden. Ich bekam Stolbergs Aufsatz über dein Gedicht im Museum zu sehen, und dies machte einige alte Lieblingsideen bei mir rege. So entstand dies Produkt in Zeit von 8 Tagen. Ich überlasse es ganz deiner Disposition für die Thalia oder den Merkur, doch muß ich dir gestehen, daß ich es gern bald gedruckt sehen möchte. Ich komme mir mit meiner Autorschaft vor wie der Student, wenn er zum ersten Male den Degen ansteckt, daß ich dir freistelle, Fehler des Tyls zu verbessern, versteht sich von selbst. Deine aufmunternden Äußerungen verdanke ich dir sehr. Mich verlangt jetzt nach deinem Urteil über diese Arbeit. Mir hat sie Mut gemacht. Deine Idee wegen der Fronde wird mich nicht abhalten, sie mit Huber gemeinschaftlich zu bearbeiten. Er hat mir diesen Vorschlag getan, und ich erwarte noch seine Antwort auf meine Äußerungen über die Art und Weise. Über die Memoir hast du dich noch nicht deutlich erklärt, wären einzelne Auszüge daraus nicht gute Materialien für ein Journal? An Huber kannst du keck schreiben, ich stehe für seine Versöhnlichkeit. Noch eine Frage. Schreiter übersetzt Gibbons Geschichte, die eine Fortsetzung des bekannten Werks vom Verfall des Römischen Reichs ist. Er will mir einzelne Stücke daraus, die für sich interessieren, als Mahomets Leben und dergleichen abtreten, um sie in ein Journal einzurücken. Kann sie Wieland brauchen, und was zahlt er dafür? Antworte mir bald hierauf. Lebe wohl, alles grüßt. K.